will was fürs Leben. Ich wünsch mir so sehr eine Braut aus Berlin. Kann es etwas geben, das noch schöner wäre als ein Mädchen aus Berlin? Irgendwann, irgendwo, irgendwie, zwischen Alex und Kiez treff ich sie. Und die leuchtenden Ufer der Spree sind noch heller, wenn ich mit ihr geh und singe. Ich will was fürs Leben, ich wünsch mir so sehr eine Braut aus Berlin. Kann es etwas geben, das noch schöner wäre als ein Mädchen aus Berlin? Irgendwie, irgendwann, irgendwo, unten Linden vielleicht werd ich froh. Ganz bestimmt sagt sie es einmal nee, doch das meint sie nicht so, ich versteh und singe. Ich will was fürs Leben, ich wünsch mir so sehr eine Braut aus Berlin. Kann es etwas geben, das noch schöner wäre als ein Mädchen aus Berlin? Irgendwo, irgendwie, irgendwann hält die Rathausuhr aufgeregt an. Auf dem Standesamt sagen wir ja und die Stimme.